Wenn dein Vater die Limonade nicht mit Wermut gemixt hätte, wäre ich ein Single. Der Hund der schrecklich netten Familie bekommt, im Gegensatz zu Elle, Kredit. Peggy und Bud frönen einem gemütlichen Mutter-Sohn-Nachmittag, gehen einkaufen und bringen die Familienkreditkarte ins Schwitzen. Als schließlich Elle ein Stück Käse kaufen möchte, um nicht zu verhungern, wird sein Plastikgeld geschreddert. Dann bin ich zum Essen gegangen, habe die Kreditkarte herausgezogen, dann haben die Schere rausgezogen und haben sie zerschnitten. Das klingt nach schlechten Zeiten, doch zum Glück wird just in diesem Moment aus Versehen dem Familienhund Buck eine Kreditkarte zugesandt. Durch eine missverständliche Aussage von Marcy glauben die Bundys nun, dass nur Buck verklagt wird, wenn sie mit der neuen Kreditkarte nach Herzenslust shoppen gehen. Nachdem sie ihr Wohnzimmer in ein Kaufhaus verwandelt haben, checken Al und Peg in einem sündhaft teuren Hotel ein und der Reichtum entfaltet so langsam seine arrogante Wirkung. Und nicht einmal kam mir der Gedanke, im Auto zu sitzen, die Garagentür zu schließen und sanft einzuschlafen beim Summen des Motors. Inzwischen hat Bud ein paar Mädels eingeladen und möchte seinen Willi schneuzen lassen. Als ihm Steve offenbart, dass Unterschriftenfälschung bei Kreditkarten strafbar ist, der Junge sollte nun dringend seinen Vater anrufen. Doch entscheidet sich lieber dafür, sich seine Palme schütteln zu lassen. Unser Vorzeige-Ehepaar hat inzwischen nackt in einer Badewanne einen Millionär kennengelernt und während Peggy versucht, ihrem Mann einen ordentlichen Job zu verschaffen, spielt dieser mit Honey Bunny Finde die Seife. Da ist ein Stück Seife. Spiel, Spiel, Spiel. Schließlich fliegt alles auf, doch die Kreditkartenfirma begnügt sich, die Ware zurückzunehmen und Elle darf fortan des Nachts im Hotel als Diener für dicke Frauen aushelfen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel im Straffhalten und auf zum Horizont!